konnte mir gerade heute. Es tut mir wirklich furchtbar leid. Und es ist bestimmt schon sehr fatal. Frage heute kann sich sein. Trösten Sie sich doch. Frauen, gibt es da noch und noch, ja wirklich ohne Scherz. Morgen vielleicht, nur grad nicht jetzt. Denn ich habe schon was vor, mein Herr. Heute ist mein erster Test. Ein guter Diplomat, der sagt niemals nein. Ein richtiger Diplomat sagt höchstens, kann sein. Ob falsch, ob richtig, in der Diplomatie gibt's nur ein Spiel mit Fantasie. Auch in der Liebe herrscht die Diplomatie. Nur sind die Frauen oft stärker als sie. Da bin ich anders, vor allem ein Wort gibt's bei mir nie. Das heißt sofort, tut mir leid, heute hab ich leider keine Zeit. Doch vielleicht mein Schatz ein andermal und ich hoffe, Sie verzeihen. Gerade heute, es tut mir wirklich furchtbar leid. Ja, es ist bestimmt schon sehr fatal. Gerade heute kann's nicht sein. Vielleicht nur grad nicht jetzt, denn ich habe schon was vor, mein Herr. Heute ist mein erster Test.